1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon wieder ist es 1 Uhr nachts. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute wieder. Also unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder unsere Mailadresse domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Vanessa und die ist 19 Jahre alt. Hallo Vanessa. Hallo Domian. Vanessa, um was geht's bei dir? Es geht sich darum, dass ich mich in einen Mann verliebt habe, der knapp 22 Jahre älter ist als ich. Mhm. Also ich habe den... Wie kennengelernt? Ich habe den in der Spielhalle, ich wollte eine Freundin besuchen. Ja. Ja, und da habe ich den in der Spielhalle, habe ich den dann gesehen, ja, und dann hat es bei mir sofort Klick gemacht. Ach, bei dir hat es auch sofort Klick gemacht? Ja, bei mir hat sofort, also bei mir ist sofort der Funke übergesprungen, also ich habe den gesehen und... Bei dir, eher als bei ihm? Kann man das nur rekonstruieren? Ja, also bei mir hat, ich bin da reingekommen, habe ihn gesehen, ja, dann war es sofort bei mir vorbei. Also er ist gut über 40? Ja. Ne? Und beschreib ihn mir doch mal, dass der dich dann gleich so angemacht hat. Nee, seine Art, wie der mich auch angeguckt hat, so als ich reingekommen bin. Ja. Das hat auf jeden Fall sofort irgendwas bei mir ausgelöst und dann... Ja, und dann? Was ist dann geschehen? Ja, dann sind wir, also ich habe mich dann erst so ein bisschen normal unterhalten, so mit meiner Freundin da und dann habe ich den eben, dann habe ich einfach vom Amboss-Geld in die Spieler reingeschmissen, dass ich auch was länger dann mit dem reden konnte. Mhm. Ja, und dann meinte ich so um 12, dass ich jetzt mal nach Hause gehe, also was essen gehe und dann nach Hause. Mhm. Ja, und dann meinte er so, ja, wir können ja zusammen noch was rumfahren. Also woanders das Essen gehen. Ja, und dann sind wir zusammen rumgefahren. Ja. So mit dem Auto rumgefahren? Ja, wir sind einfach so mit meiner Aachen und sowas gefahren, weil ich nicht nach Hause wollte. Ja. Also ich wollte einfach noch was bei dem bleiben. Wir sind dann bis morgens um 7. Also morgens um 7 hat er mich schon wieder zu Hause abgesetzt. Ach, ihr seid die ganze Nacht rumgefahren? Ja. Ja. Ist da schon was gelaufen? Nee, an den Abend noch nicht. Nee. Also an den Abend haben wir uns nur unterhalten. Ja. War alles möglich. Also haben... Was hast du denn? Dass ich eben ein Kind habe und sowas. Ach, du hast schon ein Kind? Mhm. Ja, wie alt ist das Kind? 6 Monate. Oh. Und du lebst aber nicht mit dem Vater des Kindes zusammen? Nein. Nein. Der Vater des Kindes ist abgehauen, 2 Wochen nachdem der Kleine da war. Na super. Und was hat er dir erzählt von seinem Leben? Ist er verheiratet? Hat er auch Kinder? Nee, er ist nicht verheiratet, hat keine Kinder, lebt auch nicht in einer Beziehung, nix. Das ist ja schon mal ganz praktisch. Ja, das ja, aber ich weiß eben nicht, ob er so genauso empfindet wie ich für ihn. Ja. Und wann war das jetzt, dass ihr euch zum ersten Mal getroffen habt? Am 12. Januar. Am 12. Januar. Und habt euch seitdem oft gesehen? Ja, eigentlich so... Also am Anfang haben wir uns eigentlich fast jeden Tag gesehen, haben auch so fast jeden Tag, also wenn wir uns nicht gesehen haben, haben wir so 4 bis 5 Stunden am Stück telefoniert. Ja. Und haben dann so die ganze Zeit geredet. Und dann ja, also alle 2 Tage oder so, alle 2 Tage haben wir uns auf jeden Fall gesehen. Was macht er vom Beruf? Er ist Metall- und Betonbauer, Selbstständiger. Ah ja. Mhm. Und weil es bei einem schlechten Wetter kann er nicht arbeiten. Ach so, genau, ja, sehr praktisch für euch dann. Ja, also für mich war das praktisch, weil ich ihn ja öfters gesehen habe. Wohnt ihr in einem Ort? Nee, er wohnt 5 Minuten von mir entfernt mit dem Auto. Ach so, na gut, das ist ja nicht weit. Nee, das geht noch. Du bist, würdest du sagen, dass du groß verliebt bist? Ja. Also richtig, dich hat es voll erwischt. Ja. Wie ist das denn bei dir? Hast du früher auch schon bist du früher auch eher auf Fremde, nicht auf Fremde, auf ältere Männer abgefahren? Nee, eigentlich gar nicht. Ich hatte eigentlich bis jetzt immer nur so Jungs, so gesagt, die mein Alter sind, also diese 20, 21 waren oder sowas. Ist er denn vom Typ eher noch ein Jüngerer? Oder? Er ist sein Alter, ist er jung geblieben, ja. Ja. Und wie ist es bei ihm? Hat er schon sehr viel jüngere Freundinnen mal gehabt früher in seinem Leben? Ja, so wie er mir erzählt hat, ja. Er hatte bis jetzt immer nur Jüngere gehabt. Ach so, Also ist es für also ihn immer nicht... die so um die 20 ja. Rumfahren. Glaubst du denn, dass er sich in dich jetzt auch wirklich verliebt hat? Oder bist du eher für ihn so eine sexuelle Attraktion? Ja, da bin ich mir eben nicht sicher, ob er die gleichen Gefühle hat für mich als ich für ihn. Warum bist das du dir nicht so nicht. Sicher? Ja, ich sag mal so, ich habe auch in letzter Zeit, also was heißt in letzter Zeit, jetzt an seinem Geburtstag habe ich ein bisschen sein Misstrauen so ein bisschen missbraucht. Also ich habe ein bisschen was angeschwindelt. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe zu ihm gesagt eigentlich, dass ich jetzt erstmal so baden gehe und dann eigentlich nichts mehr mache, ja, und dann dreiviertel Stunde später habe ich ihm dann geschrieben, ja, dass meine Schwester jetzt da also zu mir gekommen ist, obwohl das gar nicht gestimmt hat, weil ich dann zu meiner Tante gegangen bin und meinen Onkel dann im Altersheim besucht habe. Warum hast du das gemacht? Mit welchem Hintergrund? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, bei mir haben irgendwie alle Gedanken so ausgesetzt und ich habe dann einfach... Achso, du wolltest nicht irgendwas rauskriegen durch diese Schwindelei. Du hast ihn einfach mal so beschwindelt. Verstehe ich nicht, warum? Nee, ich keine Ahnung, ich wollte eigentlich gar nicht rausgehen, so. Normalerweise wollte ich den an seinem Geburtstag auch was überraschen, so, aber er da meinte ja, dass er zu seinem Bruder fährt und so, bei dem am gleichen Tag Geburtstag hat. Ja, dann wusste ich ja eh nicht, ob der Zeit für mich hat und so. Ja, da habe ich einfach gesagt, ja, dass meine Schwester jetzt kommt. Achso, du hast dich da ein bisschen rar gemacht, kann man so sagen. Ja. Nach dem Motto, ein bisschen zurückgenommen. So, woran machst du denn fest, weswegen glaubst du nicht oder bist noch nicht so richtig überzeugt, dass er dich auch wirklich liebt oder verliebt ist? Warum glaubst du das nicht? Ja, ich sag mal so, ich weiß ja, dass der so, also wie er zum Beispiel immer sagt, der hat mich lieb und sowas, hat auch, also er mag mich auch und so, aber ich weiß einfach nicht, ob, ich sag mal so, ich bin vorsichtig geworden, ob ich das immer so glauben soll, so, weil ich nur schlechte Beziehungen hinter mir habe. Da ist natürlich auch Skepsis angebracht, finde ich. Ist auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, dass man auch irgendwie so ein Gefühl, was man manchmal gar nicht so erklären kann, hat, das einem sagt, naja, ich bin mir nicht so sicher, ob der mich so liebt, wie ich den liebe. Das sind ja manchmal ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die so zu einem Gefühl führen oder einer Einschätzung. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Frag ihn nur mal ganz einfach. Ja, das ist ja mein Problem. Ich trau mich dir das nicht so zu fragen, weil ich eben in der Hinsicht so ein bisschen schüchtern bin und das zu fragen. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Weg, die Wahrheit rauszukriegen. Entweder sagt er wirklich die Wahrheit und du weißt dann, woran du bist. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, naja, Vanessa, ich finde dich toll und attraktiv, aber so die tiefe Liebe empfinde ich noch nicht. Dann wüsstest du, woran du bist. Wenn er dir die große Liebe predigt und du das Gefühl hast, er belügt dich, weißt du auch, woran du bist. Natürlich schwierig ist es, wenn er dich perfekt belügt, dann weißt du überhaupt nicht mehr, woran du bist. Das ist schon ist mir völlig klar. Aber die Frage, finde ich, ist legitim, dass man mal rauskriegt, wie stellst du dir das mit uns weiter vor und was empfindest du für mich? Und nur, ich hab dich auch lieb, würde mir nicht ausreichen. Ja, mir reicht das ja auch nicht wirklich aus, weil ich eben mehr für ihn empfinde und keine Lust habe, so gesagt, wieder auf die Klappe zu fallen. Ja, genau. Also wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, würde ich an der Stelle sogar jetzt sehr schnell versuchen rauszukriegen, in welche Richtung da der Zug fährt, um frühzeitig aussteigen zu können. Denn wenn... Er meinte ja jetzt erstmal, wo ich ihn jetzt hier angelogen habe, dass er jetzt erstmal wieder Vertrauen aufbauen muss und dies und das. Wegen dieser kleinen Geschichte da mit dem... Ja. Ja, sagen wir so, ich kann auch erstmal wieder Vertrauen aufbauen, weil er meinte ja auch zu mir, er wäre zu Hause, er würde jetzt duschen gehen. Ja, aber weißt du, das ist doch Kleinkram. Also. Ja, aber was ist dann? Er steht ja an der Bushaltestelle und beobachtet mich, wie ich nach Hause komme. Also. Ach so. Also, ich finde, ihr müsst mal ein klärendes Gespräch führen. Und dann musst du sehen, welche Konsequenzen du aus diesem Gespräch ziehst. Aber deine Vorsicht ist angebracht, finde ich. Und wenn du unsicher bist und wenn die Unsicherheit sich noch mehr verdichten sollte in der nächsten Zeit, geh raus aus der Geschichte. Sonst endet das mit großer Traurigkeit für dich. Und das soll es ja nicht. Nee. Also der nächste Schritt ist reden. Frag ihn. Ich finde, das ist legitim. Das kann man auch machen. Und daraus kann man dann schon viel interpretieren, wie derjenige reagiert. Ja. Vanessa, das würde ich ihr raten. Ja, ich muss nur mal gucken, mach ich jetzt erstmal. Versuch's mal. Ich weiß ja nicht, wann ich das so machen soll. Boah, bei der nächsten einigermaßen guten Gelegenheit, da muss man gar nicht groß drauf achten. Wenn ihr mal allein seid und ein bisschen entspannt ist, kann man das ansprechen. Okay? Ja, okay. Liebe Vanessa, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Matthias, der ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Matthias. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Hallo Matthias, um was geht's? Ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, ich sitze gerade vor der Glotze. Ja? Ich sag das mal einfach so, ja? Und dann sich so zu begegnen über die Glotze und dann irgendwie, ne? Ja. Ich sag's einfach mal so. Es geht einfach um Folgendes, irgendwie im Jahre 2008 war's, ja? Mhm. Da ist meine Lebensgefährtin, die ich übers Internet kennengelernt hatte, eine Ärztin, eine Chirurgin, mhm. Die ist neben mir gestorben. Neben dir? Diabetes 1. Bitte? Diabetes 1. Diabetes 1. Die ist neben dir im Bett gestorben? Ja, ja so ungefähr. Also ja. In der Nacht oder wie? Nein, sonntagsnachmittags. Ich hatte sie gepflegt, irgendwie über einige Wochen. Sie kam aus Italien zu mir. Sie ist eine Deutsche gewesen, aber sie ist Ärztin gewesen, eine Chirurgin. Und sie ist neben mir gestorben. Und irgendwie, also ich war ein wenig überfordert. War sie denn da schon lange erkrankt? Lange erkrankt, also so ernsthaft erkrankt, dass man damit rechnen musste? Oder war es für dich dann doch auch sehr überraschend? Das war sehr überraschend. Ah ja. Mhm. Ich bin irgendwie, ich habe sie gepflegt, irgendwie Tag und Nacht. Mhm. Und bin dann nachts aufgewacht. Und nicht nachts aufgewacht, Quatsch. Ich bin aufgewacht abends um 7 und dann lag sie tot neben mir. Und dann kam natürlich diese ganze Geschichte, Kripo und etc. Mhm. etc. Es war meine Traumfrau. Ich habe diese Frau übers Internet kennengelernt. Wie lange kanntet ihr euch denn schon? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Mhm. Und sie lebte eigentlich in Italien? Sie lebte in Italien, in Mailand, ja. Und wie habt ihr das dann praktisch hinbekommen, das Jahr über? Nicht das Jahr über irgendwie, nee, das ist die falsche Frage. Ihr wart anderthalb Jahre zusammen. Ja, dieser Zeit, wie habt ihr das denn dann gemacht? Wir haben uns im Internet kennengelernt. Ja, okay, das habe ich verstanden. Aber wenn sie in Mailand lebt und du in Deutschland, gehe ich mal davon aus, dass du in Deutschland lebst. Wie war das praktisch? Übers Telefon. Ach so, übers Telefon nur. Also ihr habt die Beziehung quasi übers Telefon geführt? Übers Telefon irgendwie, also wirklich irgendwie 24 Stunden lang. Und das über so einen langen Zeitraum? Ja. Und ihr hattet euch nicht einmal mal besucht? Doch, doch, doch. Vorher nicht. Sie war auch verheiratet, auch mit einem Arzt. Ja. Und Frage, wie lange habt ihr telefoniert miteinander, ohne euch gesehen zu haben? Wie viele Wochen oder Monate? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und dann ist sie von Italien nach Deutschland. Dann hat ihr Mann, sie war verheiratet. Ja. Sie hat dann gesagt, irgendwie zu ihrem Mann, also irgendwie, diesen Mann, das ist mein Mann, hat sie zu ihrem Mann gesagt. Über dich? Ja. Mhm. Und dann hat ihr Mann sie sogar zu mir gebracht. Das ist ja eine Geschichte. Das ist der Wahnsinn, ich weiß. Das ist unglaublich, es ist der Wahnsinn. Und wie lange war sie dann bei dir, bis sie gestorben ist? 9 Wochen. Nur 9 Wochen. Und was heißt nur 9 Wochen? Das war eine sehr intensive Zeit. Ja, das glaube ich. Dennoch ist es natürlich für euch sehr traurig, dass es nur 9 Wochen waren. Ja. Als sie nach Deutschland dann gebracht wurde von ihrem Mann, war sie da gesundheitlich schon sehr angeschlagen? Ja. Ja. Diabetes 1, also sie fiel permanent ins Koma. Also ist sie zum Sterben nach Deutschland gekommen? Das hast du sehr gut gesagt. Vor allen Dingen, sie ist zu dir gekommen. Richtig. Was ja eine wahnsinnige Liebeserklärung letztendlich ist. Richtig. Und es war auch meine Traumfrau. Sie war eine sehr schöne Frau. Sie war Ärztin mit 17 Diplomen als Ärztin. Also sie war nicht Doktor, sondern sie hatte 17 Diplome. Hm. Und so ein Mensch ist natürlich dann sehr massiv behaftet vom Kopf her. Der Todesfall war im Jahre 2008. Ja. Du rufst mich heute an. Warum genau, Matthias? Ja, weil es passierte danach Folgendes. Es geht schon um sie, aber nicht unbedingt. Mhm. Danach passierte Folgendes. Ich habe dann, weil es war meine Traumfrau, es war eine Symbiose zwischen uns beiden. Mhm. Und so würde ich es nennen. Mhm. Ja, wir hatten uns einfach getroffen, sonst irgendwie, welcher Mann bringt seine Frau auf... Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, das ist wirklich der Wahnsinn, bringt seine Frau zu einem anderen Mann. Das macht er nicht. Bevor du das gerade jetzt weiterzählst, nur eine Zwischenfrage. Ja? Was war denn das für eine Situation, als du dann auch ihrem Mann gegenüberstandest? Mit ihrem Mann komme ich heute noch gut zurecht. Ach so. Ist er denn damals dann gleich zurückgefahren? Oder ist ja, nee, der hat sie zu mir gebracht und ist sofort zurückgefahren. Okay, wir waren bei der Frage, warum du mich heute anrufst. Ja, pass auf. So, dann passierte Folgendes weiter. Weil es war nun mal irgendwie Symbiose, Traumfrau, etc., etc. Dann passierte Folgendes irgendwie, dann habe ich einen Suizidversuch gestartet. Nachdem sie verstorben war? Ja, zwei Wochen später. Ja. Dann habe ich, kam natürlich ganz schnell wieder da raus aus der Geschichte, weil ich konnte den, sage ich mal, in der Klapse oder in der Ballerburg, wie man das so nennt, kam ich dann ganz schnell wieder raus, weil ich die Leute da überzeugen konnte, irgendwie, ich bin nicht mehr suizidgefährdet, etc., etc. Und dann passiert zwei Wochen später Folgendes, das war auch meine Intention, warum ich dich angerufen habe, warum mir auch irgendwie, ich habe es mehrfach versucht bei dir, irgendwie hatte ich einen Augapfelabriss, was mir gar nicht geglaubt wurde. Auch vor anderthalb Jahren dann, zwei Jahren ungefähr? Ja. Mhm. Also im Prinzip, das passierte innerhalb kürzester Zeit. Was heißt das, Augapfelabriss? Da ist der Sehnerv abgerissen, am linken Auge. Einfach so? Ich hatte ein Autoradio eingebaut, ich wollte mich ablenken, Autoradio eingebaut. Ach. Und dann habe ich irgendwie, komme dann irgendwie, das Autoradio war fertig, wunderbarstens, und komme dann irgendwie wieder in die Wohnung rein, und dann macht es Platz, Platz, Platz. Ich will jetzt hier kein Horrorszenario irgendwie fabrizieren, aber es war so. Und das heißt, man ist dann von einer Sekunde auf die andere blind auf dem Auge? Das Auge war schon sowieso fast blind. Mhm. Also ich habe einen grünen Star, angeborenen grünen Star. Ja. Und dann hatte ich mich überanstrengt. Und dann ist es passiert. Dann ist es passiert. Jetzt erklärst du mir aber, warum du heute angerufen hast. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Weil ich einfach den Menschen klar machen möchte, wenn man solche vielen Geschichten hintereinander, kurz hintereinander hat, ja, das sind Traumata. Mhm. Und wenn man dann zu einem Psychologen geht und dem etwas erklärt, das begreift ein Mensch nicht. Also auch kein Psychologe begreift das nicht. Kommt auf den Psychologen an. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin zu einem Psychologen gegangen. Ich habe gesagt, ich habe Traumata ohne Ende. Weil das sind heftige Dinge, die da passiert sind. Ja. So, und Matthias, dann bin ich zu einem Psychologen gegangen, dann hat er mir Pillen gegeben. Mhm. Dann habe ich die Pillen genommen. Mhm. Und dann habe ich ihm die, zwei Wochen später, habe ich ihm die auf den Tisch geknallt, habe gesagt, sowas brauche ich nicht. Wie geht es dir denn heute, Matthias? Schlecht. Seelisch nach wie vor schlecht? Ja. Ja. Wegen dieser ganzen Geschichten, die passiert sind? Richtig. Was macht dein Auge? Welches? Ich habe ja nur noch eins. Also, das kranke Auge ist nach wie vor krank? Das kann man nicht reparieren? Ist rausgeflogen. Wie, das ganze Auge ist rausgeflogen? Ja, natürlich. Das war ein Sehnervabriss. Ja, weiß ich, was ein Sehnervabriss ist. Dann fällt einem der Augapfel raus? Richtig. Und dann bin ich irgendwie, wie gesagt, möchte kein Horrorszenario machen. Hm. Wie, das Auge ist ja in der Wohnung rausgeflogen dann, aus dem Kopf? Nein. Ja, du musst es mir richtig erklären. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, okay. Also es ist Folgendes passiert. Ich hatte dieses Autoradio eingebaut, komme oben wieder in meine Wohnung rein. Ja, ja. Und dann macht es auf einmal Platsch. Okay. Platsch, Platsch, Platsch. Und irgendwie, das waren, um Gottes Willen, ich möchte das nicht weiter ausbauen. Doch, sag es doch, damit wir es verstehen. Was heißt denn Platsch? Blut ohne Ende, die ganze Küche voll mit Blut. Und das Auge war rausgefallen? Nein. Gerade hast du gesagt, das Auge ist rausgefallen. Nein, das Blut, es kam so in Intervallen. Mhm. Ja, also schossen, es kam immer so Schüsse. Aus dem Auge raus? Ja. Aber du hast das Auge noch. Nein. Matthias, so kommen wir nicht weiter. Dann musst du mir das richtig erklären. Mittlerweile habe ich ein Glasauge. Ja. Mhm. Na okay, also wie auch immer, es war ein ganz schlimmer und schwieriger Vorfall für dich. Ein traumatischer Vorfall, wenn man dann ein Auto repariert und dann in die Wohnung kommt und so etwas passiert, ist natürlich fürchterlich. Ja, ich wollte jetzt darauf hinaus, dass irgendwie einiges hintereinander passiert ist. Verstehe. Und du bist dann von dem Psychologen nicht richtig behandelt worden? Richtig. Und hast bis heute auch keinen weiteren Psychologen aufgesucht? Nein. Warum nicht? Das ist schwer zu erklären, weil ich kein Vertrauen habe. Mhm. Weil du von diesem einen letztendlich missverstanden wurdest und... Ja, ich wurde in eine Schublade geschoben und so empfinde ich das. Verstehe. Mhm. Der hat dich mit Medikamenten abgespeist. Ja. War das ein Psychologe oder ein Psychiater? Nee, es war ein Psychologe. Ein Psychologe. Mhm. Ja, ein Arzt. Es war schon ein Arzt, ja. Ja, ein Arzt und Psychologe. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich war mit einer Ärztin zusammen. Ja? Ja, das haben wir verstanden jetzt. Ja. Matthias, also ich finde, dann wenn das so nachhaltig nachwirkt und du hast einmal eine schlechte Erfahrung mit einem Psychologen, Arzt oder was immer diese Person war, gemacht, heißt das natürlich nicht, dass man nochmal einen neuen Anlauf nehmen sollte. Es gibt bei Ärzten und Psychologen genauso Menschen, die nicht so talentiert sind wie in allen anderen Berufen. Oder manchmal hat das gar nichts mit dem Talent zu tun, sondern auch mit der Chemie, die man zu dieser Person aufbaut. Ich würde dir dringend empfehlen, das nochmal neu anzugehen. Würde dich gerne von meiner Psychologin hier im Hintergrund beraten lassen. Ja, okay. Sollen wir es so machen, Matthias? Ja, klar. Das ist prima. Dann wünsche ich von meiner Seite erstmal alles Gute von Herzen für dich. Ja, danke schön. Und du legst auf und Sabine ruft dich gleich an. Okay, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja. So, ihr Lieben, morgen haben wir unsere Themennacht für diese Woche. Und das Thema morgen ist ein ernstes Thema. Es heißt... Ich hasse meinen Bruder bzw. meine Schwester und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, deren Verhältnis zu ihrem Bruder oder zu der Schwester komplett zerstört ist. Vielleicht wegen Gewaltattacken, wegen eines Erbschaftsstreits, wegen sexueller Übergriffe, wegen einem schweren Verrat unter Umständen. Oder einem großen Vertrauensbruch. Also das Thema heißt, ich hasse meinen Bruder bzw. meine Schwester und möchte mit Menschen sprechen, deren Verhältnis zu ihrem Bruder oder Schwester komplett zerstört ist. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, wie immer. Ihr kennt das ja, unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und natürlich auch gerne morgen während der Sendung ab 1 Uhr hier in 1 Live und im WDR Fernsehen. So, nun bin ich gespannt auf Michael und Michael ist 24. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Domian. Michael, hi. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich habe 10 Jahre lang Leistungssport gemacht. 10 Jahre? 10 Jahre, ja. Ja. Was hast du gemacht? Ich habe Rock'n'Roll getanzt. Rock'n'Roll getanzt? Ja. Ist das Leistungssport? Ja, ne? Ja, im Schüler- und Juniorenbereich, die mich in der damals, also du siehst es an meinem Alter, war ich noch sehr, sehr jung. Mhm. Und da war das leistungsmäßig schon richtig weit vorne. Also gibt es da vier- und fünfmal die Woche Training. Boah, und wie viele Stunden? Mindestens anderthalb, ja. Bis hin zu 3-4 Stunden. Boah, das ist natürlich eine ganze Menge. Und man arbeitet dann hin auf Meisterschaften, gibt es das? Genau. Ja. Ja. Ein bisschen also, Europa- und Weltmeisterschaften. Genau. Habe ich noch nie im Fernsehen gesehen. Wie cool. Eigentlich ist das doch eine schöne Sache fürs Fernsehen. Ich habe es noch nie gesehen. Ist ganz, ganz schade. Das kommt sehr wenig im Fernsehen, ja. Genau. Also man sieht ab und zu mal diese lateinamerikanischen Tänze. Ja. Aber Rock'n'Roll-Meisterschaften ist doch mal eine tolle Sache fürs Fernsehen. Absolut. Hat auch damals richtig viel Spaß gemacht. Mit 10 Jahren angefangen. Komisch, als 14-Jähriger so auf Rock'n'Roll zu stehen. Wie kommt das? Also ich habe mit 6 Jahren damals schon angefangen. Ja. Weil bei uns hier in der örtlichen Zeitung ein Inserat geschalten wurde, wir suchen Jungs dafür und da bin ich einfach mal hingegangen. Mhm. Und habe dann Spaß daran gefunden und wurde dann auch relativ schnell relativ erfolgreich, weil auch die Förderung im Verein sehr, sehr gut war. Ja. Und habe dann immer mehr Schmerzen in meinen Kniegelenken bekommen. Ah, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich eine enorme Belastung, vor allen Dingen... Du hast das ja direkt ja in und mit der Pubertät auch gemacht, ne? Genau. Mhm. Genau. Und bin dann auch, wir hatten im Verein einen Physiotherapeuten, der hat gesagt, Mensch, lass mal gut sein, mach mal ein bisschen Pause. Mhm. Dann habe ich wieder angefangen zu trainieren und bin dann zu verschiedenen Ärzten gegangen, woher kommen die Schmerzen in meinem Kniegelenk? Das konnte mir keiner beantworten. Ja. Jeder gesagt hat, du bist zu jung, dein Knie wächst noch, es möge die Wachstumsfuge sein, es möge alles Mögliche sein. Aber kam denn niemand auf die Idee, dass das vielleicht durch diese extreme Belastung kommt? Kam? Nee, nein. Merkwürdig. In vier verschiedenen Kliniken bei uns hier im Umkreis. Und bin dann Jahre später, vor 2 Jahren war es, in meinem jetzigen Job, muss ich sehr, sehr viel Treppen steigen und auf Leitern steigen. Was machst du denn beruflich? Ich bin in einer Kaffeerösterei. In einer Kaffeerösterei? Ja. Und das ist aber mal exotisch. In einer Kaffeerösterei? Ja. Da hast du ja immer den wunderbarsten Duft herum, um dich herum. Ja, das stimmt. Trinkst du auch gerne Kaffee? Absolut, ja. Wie also gut. Kaffee und Espresso. Ja, ich auch. Ein großer Freund des Espresso. Was macht man, kurze Zwischenfrage, bevor du weitererzählst, was machst du da in dieser Kaffeerösterei? Ich mache hauptsächlich die Verpackung bei uns. Ja. Und die Lageristik und Logistik. Also, das heißt, deshalb bist du belastet und musst auch hochsteigen und na, was man da so machen muss. Viel auf Leitern, viel auf Treppen, im Hochregal. Genau. Immer unterwegs auf den Beinen. So. Und irgendwann waren jetzt einfach die Schmerzen so groß, dass ich gesagt habe, jetzt muss irgendein Arzt mal etwas finden. Dann habe ich einen Tipp bekommen, ich soll zu einem Spezialisten gehen, der eigentlich nur Privatpatienten behandelt. Und dann haben Gott sei Dank meine Großeltern die Kosten selber getragen dafür. Und schlussendlich kam heraus, ich habe Arthrose. Du hast Arthrose? Im 4. Grad, also im Endstadium. Ach, das ist ja eigentlich, also soweit ich weiß, eine Erkrankung, die ältere Menschen haben. Also mein Arzt meinte zu mir, mein Kniegelenk ist auf dem Stand einer 80-Jährigen. Ach du lieber Gott. Beide Gelenk oder ein Gelenk? Also man weiß es jetzt nach den ganzen Untersuchungen im einen Gelenk, im rechten. Aber das linke tut genauso weh. Das heißt, du tanzt jetzt nicht mehr? Nee, ich habe dann mit 17 Jahren aufgehört. Ach so, ich dachte, du hättest noch viel länger getanzt. Ich verstehe. Das ich habe dann aufgrund der damaligen Schmerzen aufgehört. Es wurde dann auch besser. Und durch die Arbeit kam es wieder, dass ich gesagt habe, das kann es nicht mehr sein. Soweit ich weiß, kann man bei Arthrose ja eigentlich gar nichts machen, ne? Oder? Also man hat festgestellt, hat man es im Mai letzten Jahres. Man hat dann im August auch sofort operiert. Eine sogenannte Mikrofrakturierung gemacht. Das heißt, es werden kleine Brüche in den Knochen gesetzt, ganz bewusst, dass dieser in das Gelenk einblutet. Und eine knorpelähnliche Struktur wieder bildet. Ach so, dass sich das dadurch stabilisiert etwas, das Knie. Genau. Das hat aber mein Körper nicht getan. Das heißt, es ist alles genauso schlimm wie vorher oder sogar noch schlimmer? Es ist noch schlimmer. Ich bin jetzt im Kniegelenk, muss ich dir vorstellen, die Kniescheibe reibt Knochen auf Knochen. Boah. Kann man eigentlich, es gibt doch auch die Möglichkeit, so wie man neue Hüften bekommt, auch neue Kniegelenke zu bekommen. Wäre das eine Option? Das könnte man machen, allerdings nicht in meinem Alter. Das geht nicht in deinem Alter? Weil ein künstliches Kniegelenk hält so 10 bis 15 Jahre ungefähr. Das heißt, dann müsstest du wieder eins bekommen oder kann man das nicht so oft? Genau, das ist eben das Problem. Man kann nicht zu oft neue Gelenke einsetzen. Ist denn diese Arthrose ausschließlich konzentriert auf das Knie oder gibt es andere Bereiche im Körper, die auch befallen sind? Nee, Gott sei Dank nur im Knie. Auf das Knie. Dann liegt es doch wirklich, ich habe keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber liegt es nicht nahe, dass es definitiv von der Tanzerei kommt? Durch die extreme Belastung? Oder was glaubst du? Es kann ein Teil vom Tanzen kommen, es kann auch Erbanlagen sein, die wir aber innerhalb der Familie nicht nachvollziehen können. Ach so. Das heißt, jetzt stehst du da mit deinen 24 Jahren, eigentlich ein ganz junger, fitter Kerl. und hast diese sehr, sehr unangenehme Erkrankung. Wohin führt diese Erkrankung, wenn man das nicht so operieren kann? Also man macht jetzt, ich bin vor 2 Wochen nochmal am Knie operiert worden, und werde in 5 Wochen noch ein drittes Mal operiert werden. In der Hoffnung, dass sich das dann ein bisschen verbessert. Genau, man hat jetzt aus dem Knorpel Proben entnommen, der noch da ist, auf kleinsten Flächen, und hat die in ein Speziallabor gegeben, ja, zur Nachzüchtung, ja, auf die Größe hin, die man braucht, in der Hoffnung, dass dieser dann anwächst. Bist du denn für die Ärzte, die dich da behandeln, auch ein absoluter Sonderfall, dass du das in deinem Alter hast? Ja. Ja. Mhm. Du hast doch dann auch permanent Schmerzen im Knie. Ja. Nimmst du starke Schmerzmittel ein? So stark sind sie nicht. Also, das heißt, das geht noch alles? Es hält sich dran. Also wenn man über so viele Jahre mit den Schmerzen lebt, dann gewöhnt man sich dran, sage ich mal. Hast du eigentlich, habe ich gerade gar nicht gefragt, während der Tanzerei auch mal irgendeine Meisterschaft gewonnen? Also ich bin 2-mal bayerischer Meister geworden. Hey. Im Rock'n'Roll-Tanzen. Im Rock'n'Roll-Tanzen, ja. Bin dann auch an deutschen Meisterschaften gefahren. Ja. Die waren weniger erfolgreich. Okay, das waren... Na gut, aber 2-mal Bayern-Meister ist ja nicht schlecht. Das war schon ziemlich gut, ja. Ja. Es war auch eine wahnsinnige schöne Zeit. Mhm. Und könnte mir vorstellen, dass du die Musik heute immer noch sehr magst. Das ist genau das Schlimme. Ja, das heißt, du magst die Musik und würdest eigentlich gerne tanzen und kannst es nicht. Genau. Verstehe. Nicht nur das Tanzen, sondern du musst dir vorstellen, jede Sportart, die auf dein Kniegelenk geht, das heißt nur Joggen gehen, ja, Fußball spielen. Ja, geht alles nicht. Nicht mehr. Was ist denn eigentlich jetzt mit deinem Beruf? Kannst du deinen Beruf weiter ausüben? Mein letzter Arbeitstag war jetzt am 1. Advent. Seitdem sitze ich zu Hause. Ach du je. Das heißt, du müsstest eigentlich irgendwie eine Umschulung, irgendwas machen, was du gut im Sitzen tun kannst. Ja, aber das will ich nicht. Willst du nicht? Ich liebe diese Firma, ich liebe diesen Job. Und das war nicht möglich? Gott sei Dank steht meine Firma hinter mir und sagt, okay, hey, du kommst erst wieder in die Arbeit, wenn du wieder fit bist. Achso, du bist ja nicht entlassen oder so, sondern erstmal krankgeschrieben oder beurlaubt. Genau. Ja, das ist ganz gut. Vielleicht gibt es da ja auch irgendeine Möglichkeit, was zu machen, was nun gerade nicht so extrem anstrengend für die Knie ist. Kann man sich ja vielleicht irgendwas suchen. Ja, da ist mir jetzt eben am Personal umstrukturieren, weil auch die Firma mich behalten möchte. Ja, das klingt ja schon mal gut, dass du ein engagierter Kaffeefreund bist. Mein Michael, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Hast du dich denn mal schlau gemacht, ob es vielleicht auch, ich weiß es nicht, irgendwelche vielleicht interessanten alternativen Therapiemethoden gibt? Also ich habe, man hat mehrfach versucht, das Ganze durch physiotherapeutische Behandlungen, dass die Muskelstrukturen geändert werden, zu behandeln, hat allerdings alles nicht mehr geholfen. Vielleicht hat ja der ein oder andere Zuhörer von uns eine Idee. Vielleicht. Ich meine, wahrscheinlich ist es nicht, aber, ja, aber vielleicht. Ich meine, die Hoffnung gebe ich auf alle Fälle nicht mehr auf. Genau. In 5 Wochen operieren die Spezialisten nochmal und dann... Ja, also wenn da bei uns irgendwas eintrudeln sollte, werden wir dich natürlich sofort informieren und das an dich weiterreichen. Eigentlich bleibt mir dann nur noch dir zu wünschen, dass diese neuen operativen Eingriffe, dass die funktionieren und dass die gut laufen und dass du einigermaßen beschwerdefrei die nächsten Jahre leben kannst. Und dass du wieder schön in der Kaffeerösterei arbeiten kannst. Für mich ist noch viel wichtiger eigentlich der Sport. Ja, eins an dem anderen. Ja, aber erstmal ist wichtig, dass du schmerzfrei bist. Das wäre der erste große Schritt. Ja. Michael, alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, du mir und dir auch. Schön, dass du angerufen hast. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Und hier ist die Birgit und die ist 42. Guten Morgen, Birgit. Hallo. Hallo, Birgit. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich bin gerade ein bisschen durch, ne? Ja, was ist denn geschehen? Heute Abend hat mein Freund einen Selbstmordversuch gemacht. Und was genau hat er getan? Er hat mir eine Abschieds-SMS geschickt. Ich habe ihn dann nicht mehr erreicht, telefonisch. Was stand da drin? Da stand drin, dass er jetzt die Schnauze voll hat, sozusagen, und nicht mehr kann und nicht mehr will, und es tut ihm leid und er liebt mich. Und ja, dann kam noch eine MMS mit einem Strick an der Decke und und dann habe ich die Polizei gerufen. Wie lange seid ihr denn schon befreundet? 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Dann hast du die Polizei angerufen. Mhm. Und was ist dann weiter passiert? Dann sind die da sofort hin. Ich habe ihn dann irgendwie mit SMS noch so hingehalten, weil ich natürlich Angst hatte. Mhm. Und es ging dann auch alles gut und mittlerweile ist er jetzt in der Psychiatrie. Das heißt, die haben ihn rechtzeitig davon abhalten können. Ja. Aber der Strick hing schon da. Mhm. Mhm. Warum? Also die Geschichte ist, so jetzt mal im Groben gesagt, wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt, kennen und lieben gelernt. Er war verheiratet, Kind und Haus und alles so. Und dann kam ich. Mhm. Und er hat sich dann von seiner Frau getrennt. Also nicht, ich war der Auslöser, aber nicht der Grund. Mhm. Die Ehe war sowieso irgendwie scheiße, sag ich mal. Ja. Und seitdem ist eigentlich alles irgendwie, seitdem passiert eine Scheiße nach der anderen. Also er darf sein Kind nicht mehr sehen, die ganze Familie hat sich verschwört gegen ihn. Ja. Aber er hatte ja dich. Ja. War das denn für ihn auch, oder ist es für ihn auch eine große Liebesbeziehung? Auf jeden Fall. Das schon. Ja. Aber dennoch hat ihm all das andere so schwer zu schaffen gemacht. Am Anfang war er hin und her gerissen. Natürlich, verstehe ich auch. Mhm. Aber so ungefähr seit einem Dreivierteljahr steht er ab und zu absolut zu mir und sagt, ihr könnt mich alle mal, ich liebe diese Frau. Und also die Familie, seine Familie oder die Familie seiner ehemaligen Partnerin hat sich gegen ihn verschworen? Seine Familie. Seine Familie. Ja. Wie alt sind die Kinder? Sein Kind ist 3 Jahre alt. Ach, 3 Jahre erst. Mhm. Drei Jahre. Und er darf das Kind nicht sehen? Nein. Mhm. Mhm. Das heißt, der Kontakt zwischen ihm und seiner ehemaligen Partnerin ist komplett zerrüttet? Total. Mhm. Ja, ja. Was sie will, ist einfach nur Kohle. Und seine Mutter, Vater, Schwester, Bruder, wer auch immer da ist, die sind alle gegen dich? Ja, total alle. Und damit hat er richtig zu kämpfen. Mit welcher Begründung? Weißt du das? Warum die? Begründung, das gehört sich einfach nicht. Eine super Begründung. Ja, aber sie sind einfach so dermaßen, sag ich mal, konservativ eingestellt. Und spießig. Da habe ich einfach keine Chance. Hm, verstehe. Also ich bin da schon oft angegriffen worden und da gab es schon ganz oft Streit und so. Und körperlich auch angegriffen? Nein, das nicht, aber verbal angegriffen. Ja, verbal, ja. Hatte er denn in der letzten Zeit das schon mal mehrfach geäußert, dass er sich das Leben nehmen will? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Achso, das heißt, du warst dann heute Abend von dieser SMS? Wir haben heute Mittag noch ganz normal geredet, er war beim Arbeiten und hallo und bla bla und ja, kommst du morgen zum Essen und so, ja klar. Also kam diese SMS komplett überraschend für dich? Komplett. Die hat dich völlig umgehauen? Er kam heute Abend kurz vorbei und hat gesagt, er möchte mir eine Vollmacht ausstellen über sein Konto. Mhm. Dass ich morgen für ihn Geld abhebe. Mhm. Das ist auch gar nichts Besonderes, weil er hat nicht viel Zeit, er arbeitet viel, das kenne ich schon. Mhm. Und dann habe ich noch gefragt, ja, wie viel? Sagt er, ja, alles, was drauf ist. Mhm. Sag ich, wieso, für was denn zu viel? Mhm. Hä? Ja, ist egal, ist eine Überraschung. Hast du dir nichts bei gedacht? War ein bisschen komisch, aber erstmal nicht. Erstmal nicht und dann dachte ich so, er war schon komisch und dann dachte ich, habe ich ihn auch gefragt, was los, hast du irgendwas? Nein, ist alles okay. Mhm. Sag ich, ja klar, mache ich das für dich, ich habe ja Zeit und so. Aber er war die letzten Monate schon seelisch sehr angeschlagen, das kann man sagen. Das kann man sagen. Und du hast gemerkt, dass er sich sehr quält. Ja. Er ist nicht jemand der großen Worte, aber natürlich merkt man das. Ich finde so fast schon makaber, dass er dir ein Foto von dem Strick schickt. Was ist das? Was geht da in einem vor? Als du mir das gerade erzählt hast, SMS und das Foto von dem Strick, das klang mir sehr nach jemandem, der sich nicht wirklich das Leben nehmen will, sondern der nur sehr, sehr verzweifelt ist und einen Hilferuf wegschickte. Ja, natürlich. Mhm. Aber ich kann ihm doch auch nicht alles abnehmen. Nein, das ist sein Leben, das muss er regeln, was da los ist. Ist er denn vom Typ her eher jemand, der ein bisschen labil ist und vielleicht ein bisschen weicher auch ist? Eigentlich gar nicht. Also er ist, ja, was heißt weicher? Er ist schon jemand, der nicht gut alleine sein kann, der irgendwie so ein bisschen so eine Führung braucht. Aber so eben auch, wie du gerade angedeutet hast, wie so Männer halt oft sind, der nicht viel redet, ne? Ja. Irgendwie. Warst du denn im ersten Moment, gut, man ist dann schockiert und ist in großer Not und Angst, aber jetzt so ein paar Stunden später, bist du auch so ein bisschen gekränkt, dass er dir das hätte antun wollen? Eigentlich nicht, ich habe eigentlich gerade nur Mitgefühl. Er tut mir unendlich leid. Ja. Insofern hast du erstmal richtig gehandelt. Du hast gleich die Polizei angerufen. Und du hast intuitiv super gehandelt. Du hast ihn abgelenkt, indem du SMS geschrieben hast. Mhm. Warum hast du eigentlich nicht angerufen? Habe ich ja. Ich habe tausendmal angerufen, als er nicht ran. Okay, gut, du hast ihn abgelenkt. Er hat nur auf SMS reagiert. Na, immerhin. Also da hat er reagiert und währenddessen konnte die Polizei dorthin fahren. Das heißt, du hast ihm jetzt das Leben gerettet. Ja. So, und nun ist er in einer Psychiatrie. Mhm. Das muss ja nicht der Schlechteste sein. Nein. Das finde ich gut. Ich habe auch heute Abend mit der Ärztin gesprochen. Und also sie sagte, er ist kooperativ, kann mir aber jetzt, darf mir nicht mehr dazu sagen, wegen ärztlicher Schweigepflicht. Ich habe ihm nur gesagt, bitte lass den morgen nicht raus. Das werden die auch nicht tun, das glaube ich nicht. So, jetzt müsste Folgendes passieren. Jetzt hoffentlich finden die einen guten Zugang in der Psychiatrie zu ihm, dass sie ihm begreiflich machen und ihn dazu bewegen können, dass er in eine Therapie geht. Genau. Ich glaube, das wäre das Allerwichtigste für diesen Mann, dass er einen regelmäßigen Gesprächspartner hat, wo er sein Herz ausschütten kann, wo auch gemeinsam über Strategien nachgedacht wird, was zu tun ist und so weiter. Ja, das dachte ich eben auch irgendwie. Also ich wünsche natürlich niemand in der Psychiatrie zu landen, aber ich denke mal, dass es vielleicht eine Möglichkeit ist, dass er jetzt mal anfängt. Absolut, absolut. Daran zu arbeiten, was mit ihm los ist. Ja. Also die Psychiatrien haben von früher manchmal noch einen schlechten Ruf, aber das ist nicht begründet mehr. Nein, ich kenne die Psychiatrie, die war da auch schon drin. Ja, okay, dann kennst du es ja. Also es gibt ja so fähige und tolle Leute und gute Ansätze, dass eine Rettung ist. Aber was geht in so einem vor? Warum macht er das so plötzlich, so dermaßen unerwartet? Ja, weißt du, ich glaube ja nicht, dass das plötzlich war. Das hat sich lange in ihm, sich vorbereitet innerlich. Und dann kommt wahrscheinlich irgendein kleiner Eindruck oder irgendein Ereignis oder vielleicht nur ein Gedankengang, der bringt das Fass dann zum Überlaufen und dann macht so jemand das. Aber ich glaube nicht, dass der wirklich sterben wollte. Dann hätte er sich nicht mehr gemeldet. Er hatte lauter Zettel. Die Polizei hat gesagt, die ganze Wohnung war voll mit Zetteln, überall, die er aufgeklebt hat, was für mich sein sollte. Ich glaube, der Mann ist richtig fertig. Ein Abschiedsbrief, dass alles ich bekomme. Ich glaube, der Mann ist richtig fertig mit den Nerven. So richtig runter. Und da stand auch drin, er hält es nicht mehr aus, dass seine Familie mich so wenig wertschätzt und so niedermacht. Ja, genau. Da stand aber auch drin. Jetzt ist die Frage auch, Birgit, wie gehst du jetzt damit um? Das ist jetzt auch die Frage. Bitte? Ich bin gerade ganz schön fertig. Das glaube ich. Ja, wer wäre da nicht fertig, wenn der geliebte Mensch so etwas gerade gemacht hat und man selbst hilflos davor steht und weiß gar nicht, was macht man jetzt die nächste Zeit? Also, ich sag nochmal, Respekt für deine guten Reaktion heute Abend. Das war super. Jetzt wollen wir alle zusammen hoffen, dass er etwas in eine Bahn geschoben wird in der Psychiatrie. Ist er denn so ein Typ, der dann auch sagt, ja okay, darauf lasse ich mich jetzt ein, auf eine Therapie? Ja. Ja? Ja. Das ist auch schon mal gut. Wenn du jetzt gesagt hättest, nee, der ist so sperrig und der mag es nicht, dann klingt das doch alles schon mal ganz gut. Und vor allem, wenn ich ihm das sage, dann macht er das auch. So, das kannst du ja auch, die nächste Möglichkeit, wenn du ihn besuchen darfst, sag ihm das. Wenn du ihm dieses vorschlägst und er macht das, verbunden mit eurer Beziehung und eurer Liebe, die ja auch eine ganz große Wichtigkeit für sein Leben sicherlich hat, das beides gemeinsam, werdet ihr das schaffen und wird er das auch schaffen. Mhm. Ich möchte mal gerne, weil du ja jetzt nur auch ziemlich schockiert bist, nachdem was passiert ist, dass meine Psychologin, die Sabine, dich nochmal anruft, Birgit. Okay. Ja. Aber ich, trotz aller schockierender Nachrichten, aber ich habe so ein Gefühl, das könnte klappen, wenn er so zugänglich ist und ist er auch. Und er jetzt da in guten Händen ist. Du kennst die Psychiatrie, das klingt ja alles hoffnungsvoll zumindest, hoffnungsversprechend. Mhm. Liebe Birgit, du legst auf und okay. Wir rufen dich gleich nochmal an und ich wünsche dir und deinem Freund von Herzen alles Gute. Alles, danke, alles Liebe. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Sehr gerne, tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema, ich hasse meinen Bruder bzw. meine Schwester. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die deren Verhältnis zu ihrem Bruder bzw. ihrer Schwester komplett zerstört ist. Wegen, das kann vielerlei Gründe haben, wegen Gewalttaten, wegen Erbschaftsstreit, wegen sexueller Übergriffe, wegen eines schweren Verrates oder grundsätzlich wegen eines sehr großen Vertrauensbruchs. Ich hasse meinen Bruder bzw. meine Schwester. Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, wie immer. Natürlich auch gerne während der Sendung und auch immer mailen unter domian@wdr.de. Ich hasse meinen Bruder bzw. meine Schwester. Das ist unser Thema morgen. So, 1 Uhr 47 und 47 Sekunden und hier ist Brigitte, die ist 59. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen. Guten Morgen, Brigitte. Hallo, Domian. Ja, hallo. Ja, wo soll ich anfangen? Ich habe seit 6 Jahren meine Familie verloren. Seitdem ich mit meinem Mann auseinander bin, hat meine Tochter und mein Enkelkind ja keinen Kontakt mehr zu mir gefunden. Ich muss dazu sagen, ich war 34 Jahre lang verheiratet. Mhm. Und hast eine Tochter? Ja, eine Tochter. Die wohnt nicht hier, die wohnt weiter weg von mir, ja, in Berlin. Und seitdem ich mit meinem Mann auseinander bin, ist unsere Beziehung praktisch abgebrochen. Warum bist du von deinem Mann getrennt? Ja, weil er eine Freundin hatte. Mhm. Und Das heißt, die Trennung ist von deinem Mann ausgegangen? Ja, nein, ich habe mich getrennt, aber letztendlich ja gut. Aber er hat den Anschluss dazu gegeben? Also, ja, genau. Wenn wir von Schuld reden, hat er die Schuld gehabt, dass es kaputt gegangen ist? Ja, richtig. Hm. Und deine Tochter weiß das, dass der Papa eine Freundin damals hatte? Ja, die wusste das durch mich dann. Ich habe ihr das dann erklärt, versucht zu erklären, weil ich habe auch, bin ganz schnell von zu Hause ausgezogen, praktisch durch Freunde und Bekannte, die haben mir geholfen. Da haben wir eine Nacht- und Nebelaktion gestartet und ich bin dann ganz schnell weg, sonst wäre ich verkümmert, also total. Mhm. Ich wusste schon seit längerem, dass da irgendwie was sein muss, ja, und dann bin ich ganz schnell... Wie lange lief denn das zwischen deinem Mann und der Freundin, weißt du das? Ja, mehrere Jahre. Mehrere Jahre. Mhm. Und wie war euer Verhältnis in den letzten Jahren gewesen? Ja, total abgekühlt und da war praktisch gar nichts mehr. Hat er denn versucht, sich dann, wie hast du es überhaupt rausgekriegt? Ja, ich habe das, mein Mann ist damals ein Eventmanager gewesen, mhm, und ich habe das irgendwo, ich habe das gemerkt von Anfang an. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es gefühlt, ich habe es gespürt. Hast du ihn dann darauf angesprochen? Ja. Und hat er denn gleich gestanden? Nein, erst nicht, aber hinterher hat er zu mir gesagt, also hätte da jemand getroffen, der ihn unheimlich glücklich gemacht hätte, also dagegen wäre ich eine Null und ach. Also schwere Beleidigung und Verletzung, ja, klar. Ja. Und dann hast du sehr schnell die Konsequenzen herausgezogen und bist gegangen. Wollte er denn die Ehe noch aufrechterhalten? Eigentlich ja, ja. Ach, er wollte auf zwei Hochzeiten tanzen? Ja, genau. Ganz und genau. Seid ihr jetzt seid ihr geschieden? Ja, seit 5 Jahren sind wir jetzt geschieden. Wir sprechen auch kein Wort mehr miteinander. So, jetzt erklär mir bitte, warum deine Tochter keinen Kontakt mit dir hat. Ja, das möchte ich auch mal wissen, wenn ich das mal wüsste. Ich weiß das nicht. Meine Tochter wohnt in Berlin, wir wohnen hier im Ruhrgebiet. Mhm. Und der Kontakt ist eigentlich entzwei gegangen, seitdem ich mit meinem Mann auseinandergegangen sind. So habe ich es gerade verstanden. Also vorher war das ein gutes Verhältnis zwischen euch. Ja, sehr gut, sehr gut. Aber dann fragt man doch hier, was ist denn los? Warum meldest du dich nicht mehr? Ja, ich hatte ja dann auch angerufen und ich muss dabei sagen, meine Tochter, die muss irgendwo mit den Zeugen Jehovas in Kontakt gewesen sein. Also das war klar. Und sie ist dann mit ihrer Familie nach Berlin gezogen. War das denn mit den Zeugen Jehovas schon vor der Trennung von deinem Mann? Ja, ja, ja. War sie denn da auch schon ein bisschen seltsam? Ja, das muss ich sagen. Aber noch mal gefragt, es gab nie ein klärendes Gespräch zwischen dir und deiner Tochter? Nein, nein. Wie lange hast du sie jetzt nicht mehr gesehen? 6 Jahre. Die ganze Zeit hast du sie nicht mehr gesehen? Nein. Und auch kein Mal telefoniert? Doch, wir haben zweimal telefoniert, und zwar vor drei Jahren oder 4 Jahre, ich weiß jetzt nicht, ich bin aufgeregt. Ja, ja. Da hat sie mich angerufen und da sollte ich alle drei Kinder zu mir nehmen. Die kleinste kannte ich gar nicht, die inzwischen geboren war, kannte nur die zwei Älteren. Und da sagte sie zu mir, sie wollte zu ihrem Mann. Also sie ist mit einem Nigerianer verheiratet, mhm, und wollte zu ihrem Mann fliegen. Ich sage, Anja, ich kenne doch deine Kleinste gar nicht. Wie soll ich das bewerkstelligen hier mit meiner kleinen Wohnung und mit allem? Ja, die Große ist doch dabei und ja, da, und ich hatte auch schon zu dem Zeitpunkt was anderes vor mit meiner Freundin und da habe ich ihr einmal in meinem Leben Nein gesagt. Wobei man da sagen muss, dass sie sich ja auch 3 Jahre vorher nicht gemeldet hat über dir. Nein, überhaupt nicht. Nach 3 Jahren meldet sie sich und sagt, hier, nimm mal meine 3 Kinder, ich fahre nach Nigeria, was natürlich auch absurd ist. Ja. Und das war's. Aber hast du sie denn in dem Zusammenhang, wo du sie dann schon an der Strippe hattest, nicht gefragt, warum meldest du dich nicht mehr? Ich hatte zu ihr gesagt, ich wollte ihr das erklären, weil ich ja ausgezogen bin, ohne ihr was zu sagen. Aber da hat sie nur zu mir gesagt, das können sie irgendwo nicht verstehen, weil ich hätte ja meinem Mann auch zum Teil die Möbel dann weggenommen. Ich sag, pass mal auf, Anja, du weißt doch, wie der Papa ist. Mir blieb gar keine andere Wahl. Mhm. Wir waren jahrelang selbstständig. Aber es war eben... Also sie nimmt dir das übel, dass du deinen Mann verlassen hast. Ja. Und hat sie denn Kontakt zu ihrem Vater? Ja. Das hat sie? Ja, ja. Ich habe die drei Kinder auch letztens gesehen, alle drei. Wo hast du sie gesehen? Die waren zu Besuch da und da rief die Lebensgefährtin von meinem Ex-Mann an. Stopp, wo waren die zu Besuch? Ja, hier. Die Kinder in unserem Wohnort. So. Und da hat die Lebensgefährtin über andere Brücken mich angerufen, wenn ich die Kinder sehen wollte, dann sollte ich da und da hinkommen. So, und da habe ich sie gesehen. Und wo hast du sie da gesehen? In einem Café oder wo? Nee, im Lidl. Im Lidl? Im Einkaufsladen. Und da war deine Tochter auch dabei? Nein. Nur die drei Kinder. Und die neue Freundin von deinem... Ja, die hat das von Weitem beobachtet. Und wer begleitete die Kinder in dem Laden? Keiner. Ich war da mit den drei Kindern in dem Moment alleine. Die Große, die wird jetzt 16. Hast du sie angesprochen? Ich bin deine Oma? Oder hast du sie nur von Ferne beobachtet? Ja, die haben mich erkannt. Ach, die haben kamen dich auf mich losgelaufen. Was ist denn das für eine komische Geschichte? Ja, Da informiert die neue Lebensgefährtin deines Ex-Mannes dich, dass diese Kinder im Lidl sind? Ja. Was ist das? Das ist ja, da habe ich sie gesehen. Das war sowas von schlimm. Die Kleine kannte ich überhaupt nicht. Die war ja auch ganz fremd. Die sagte, ich bin deine Oma. Ja, sagt sie, ich kenne dich nicht. Die war ja ganz abweisend, aber die anderen beiden, die kamen dann natürlich angeflogen. Und alles in diesem Supermarkt? Ja. Und wie lange habt ihr da miteinander geredet? Ja, vielleicht eine Viertelstunde, 10 Minuten vielleicht. Und wo sind die Kinder dann hingegangen danach? Ja, wieder zu der Lebensgefährtin. Das ist ja absurd. Ja. Hast du denn von dir aus in diesen Jahren mal versucht, deine Tochter anzurufen? Nein, habe ich nicht getan, weil ich meine Tochter kenne. Ich habe das nicht, ich weiß, die ist so was von, wie soll ich mich ausdrücken, so hart. Ja. Hart und radikal, dass sie dir gar nicht zuhören würde. Nein. Und das kenne ich ja eigentlich gar nicht, aber seitdem, wie bei diesen Zeugen Jehovas war und jetzt den Einfluss meines Mannes hat, also ist ganz schlimm. Sind ja zwei verschiedene Sachen. Das einmal ihre Parteinahme zu dem Vater. Und ihre veränderte Persönlichkeit durch die Zeugen Jehovas. Ja. Ich weiß aber nicht, ob sie heute damit noch irgendwie was zu tun hat. Das weiß ich nicht. Ich habe die Älteste gefragt. Ich sage, Jasmin, seid ihr noch bei den Zeugen Jehovas? Nein, Omi hat sie nur zu mir gesagt. Ich weiß es nicht. Und ich hatte so ein tolles Verhältnis zu meinen Enkelkindern. Können Sie sich nicht vorstellen. Gibt es denn sonst irgendeinen Verwandten, mit dem du gut kannst und mit dem deine Tochter gut kann? Nee, gar niemand. Nicht. Also alle Verbindungen sind so gekappt nach Berlin. Alle sind weg. Es gibt auch keine Respektsperson, die sie früher mal sehr respektiert hat, deine Tochter, die du kennst, über die man vielleicht versuchen könnte, Kontakt aufzubauen. Nein, gar nicht. Dir liegt ganz viel daran, deine Tochter mit deiner wieder Kontakt zu haben und vor allem mit deinen Enkelkindern. Ja, meine Enkelkinder, ja. Das wäre das Größte für mich. Weil die habe ich sowas schon geliebt. Mhm. Wirklich geliebt. Mhm. Das hört sich jetzt blödsinnig an, aber... Naja, das ist normal. Das ist nicht blödsinnig. Ja, ich sag ja nur, das fehlt mir so. Ich habe keinen Menschen mehr. Ich bin immer so fassungslos, wenn ich solche Geschichten höre, wie Kinder, also jetzt deine Tochter, wie Kinder das ihrer Mutter antun können. Du bist... Du bist ihre Mutter. Und selbst wenn sie dein Verhalten kritisiert damals, muss man doch mal reden miteinander. Ja, aber es kommt nichts. Ich habe aber auch nichts dazu getan, Aber sie kritisiert offensichtlich nicht das Verhalten ihres Vaters, dass der nebenher eine Freundin hatte damals. Anscheinend nicht. Ich weiß es nicht. Du hast gerade so im Nebensatz was gesagt. Ich habe aber auch nicht viel dazu getan. Nee, ich habe auch nicht angerufen, weil ich meine Tochter kenne. Ja, pass auf. Entschuldige bitte, Domian. Die ist so, wie mein Partner war. Mhm. Also die hat nichts von mir, sag ich jetzt mal so. Die kommt ganz nach ihrem Papa raus. Ich habe nur eine einzige Idee. Ich habe nur eine einzige Idee, aber wahrscheinlich wirst du darüber auch schon nachgedacht haben. Du hast ja ihre Anschrift, ne, ihre Adresse. Ja, die habe ich. Und die ist auch aktuell noch. Ja. Mhm. Ohne Vorwürfe zu machen, ihr einen Brief zu schreiben. Mit der großen Bitte, dass man doch mal sich zu einem Gespräch zusammensetzen sollte und dass dir sehr viel daran gelingt, wieder ein friedliches Verhältnis zu deiner Tochter zu haben und vor allen Dingen zu den Enkelkindern. Ja. Damit du für dich so sagen kannst, ich habe alles getan, was man tun muss. Ja, ich bin auch nicht mehr die Gesündeste. Und je älter man wird, ich mal so, da kommt man ja auf die... Ja, also ich würde in dem Brief, Brigitte, nichts Vorwurfsvolles reinschreiben. Nein, um Gottes Willen. Das würde die Emotionen wieder neu anheizen, sondern einfach ganz, ganz sachlich nett, dass du sie so gerne kennenlernen würdest, die Kinder, und dass wieder alles gut ist. Jetzt muss ich leider Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Das wäre aber so mein Tipp an dich, Brigitte. Ja, schön, Domian. Alles Liebe wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Ove Petersen. Und morgen heißt unser Thema: Ich hasse meinen Bruder bzw. meine Schwester.